waren doch jeder auf. Plantagen schuften, aber heute schon nach teuren Deos duften. Gestern gab die Peitsche fürs Aufmucken. Heute dürfen sich schon weiße Frauen frech angucken. Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Gestern noch im Urwald herumgehopst, kommt jetzt zu uns das Negride gesagt. Sie dürfen schon in Konzertsälen singen. Es gibt weiße Idioten, die noch danach springen. Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Lange, alle da dran, da gibt's auch hier den Ku Klux Klan. Wenn in der Nacht die Kreuze brennen, dann könnt ihr stinkende Kaffern um euer Leben rennen. Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Nigger! Nigger! Raus aus unserem Land! Ja! Yeah.